Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zur 8. Episode von Omega Tau. Diesmal geht es um Flugzeugwartung und Sicherheit und dazu haben wir einen kleinen Ausflug nach Frankfurt gemacht. Wir haben dort die Condor Cargo Technik besucht, eine Firma im Lufthansa-Konzern, die für die Wartung der Lufthansa Cargo Flugzeuge sowie der Airliner von Condor zuständig ist. Manfred Goller, ein Mitarbeiter von Condor Cargo Technik und langjähriger Freund von Markus, hat uns ein Flugzeug, das sich gerade in Wartung befand, gezeigt und uns auch einige Hintergründe zu den Arbeiten dort erklärt. Ich bin der Manfred Goller, bin 44 und mache seit 1982, bin ich Flugzeugmechaniker, also 82 in die Lehre gegangen und seit 86 Ausland und Flugzeugmechaniker. Bei der Condor Cargo Technik, die zuständig ist für die Lufthansa Cargo Maschine, die MD-11 und die Condor Maschine 757 und 67. Und du bist hier Mechaniker und Prüfer, richtig? Ja, den alten Begriff Prüfer gibt es nicht mehr. Also ich bin Mechaniker als Beruf und die Lizenz, die europäische Lizenz lautet auf freigabeberechtigtes Personal der Kategorie B1. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr hier für Checks macht und wer überhaupt festlegt, welche Checks gemacht werden müssen. Also es gibt verschiedene Checks. Was wir machen müssen als Mitarbeiter, das kriege ich mir vorgegeben, wir haben extra Planungsabteilung. Diese Planungsabteilung ist auch vorgeschrieben von der Luftfahrtbehörde. Also die verlangt von dir, dass du eine Planungsabteilung hast. Und die achtet darauf, wie alt die Maschine ist, wie viele Stunden das sie geflogen ist und wie viele Starts und Landungen das sie gemacht hat. Und darauf basierend steuern die Checks raus. Und der kleinste Check, den wir machen, den müssen wir alle 72 Stunden machen. Und das ist ein Ramp-Check. Der findet auch draußen auf der sogenannten Ramp statt, also draußen auf dem Vorfeld. Einmal macht man so einen sogenannten Outside-Check, da geht man einmal ums Flugzeug rum und guckt nach offensichtlichen Beschädigungen. Prüft Reifendruck, Flüssigkeiten, alles, ob Betriebsmittel alles aufgefüllt ist, ob überall von genügend da ist, genügend Hydraulik, bis hin zu genügend Printerpapier oben im Cockpit. Also sowas, das ist mehr so eine Art, so ein Service. Ja. Man guckt sich die Fahrwerke an nach groben Schäden, ob die Reifen noch gut sind, Reifendruck und solche Dinge. Das dauert Stunde, zwei mit genügend Personal, also mit 3 bis 4 Leuten geht man da schon dran. Und das ist so das Kleinste, was wir machen. Und was passiert zwischen 2 Flügen? Wird da nichts überprüft? Das kommt darauf an, wenn wir so einen REM-Check gemacht haben, dann ist ja für die nächsten 72 Stunden, muss man eigentlich nichts mehr machen, wobei die Besatzung vor jedem Start grundsätzlich einmal ums Flugzeug rumläuft und sich einen Überblick verschafft, ob da irgendwas offensichtlich beschädigt ist. Okay, wir haben also einen REM-Check als kleinste Kategorie. Was ist dann das nächstgrößere und wie oft muss man das durchführen? Diese 72 Stunden laufen permanent durch und dann gibt es alle 740 Flugstunden, muss man einen sogenannten A-Check machen. Das ist dann schon was Größeres. Also da müssen wir dann auf jeden Fall in die Halle, in unsere Breitengrade. Der hat dann so einen Aufwand von 300 Mannstunden, sowas um den Dreh rum. Da war die Triebwerke geöffnet, da war Servicearbeiten gemacht, da war Öle gewechselt dann, nicht nur aufgefüllt. Und es werden mehrere Bereiche dann genauer inspiziert. Wenn es einen A-Check gibt, gibt es bestimmt auch einen B- und einen C-Check, oder? Man hat die Wahl als Betreiber von so einem Flugzeug, welches Programm man machen will. Also auf den B-Check wird hier jetzt verzichtet. Man macht lieber ausgiebigere A-Checks und alle 15 Monate oder alle 6000 Stunden, je nachdem was früher eintrifft, gibt es dann den C-Check. Und selbst der ist dann nochmal unterteilt von C1 bis 12, wobei jeder vierte ein sehr großer ist. Also man hat so dieses ganze Maintenance-Programm, das der Hersteller so vorschreibt, aufteilt in das, was jetzt für die Airline, die jetzt das Flugzeug betreibt, da Sinn macht einfach, ja. Wo kommen denn diese ganzen Regelungen her? Gibt es der Gesetzgeber vor oder der Betreiber oder gibt es auch Regeln, die vom Hersteller kommen? Also das, was der Hersteller vorgibt, das macht der Gesetzgeber einfach zur Pflicht. Der Gesetzgeber kann nochmal Einfluss nehmen und sagt, ich möchte, dass ihr auch das und das noch öfters überprüft. Und dann gibt es nochmal die Airline, die dann sagt, aus unserem Erfahrungsschatz mit dieser Flotte hat sich bewährt, wenn man das und das und das auch nochmal in bestimmten Zeiträumen nachguckt. Wobei man immer tendenziell dahin will, dass man möglichst lange fliegt, bevor man den nächsten Check macht. Man versucht zum Beispiel diese 720, 740 Stunden bis zum A-Check langsam auszudehnen. Ja? Mit der Erfahrung, die man jetzt hat in der Flotte, dass man sagt, wir möchten vielleicht lieber erst alle 800 einmachen. Was sich herausgestellt hat, wir haben das so gut im Griff, das Flugzeug, man könnte sicher fliegen auch alle 800 Stunden. Ein Flugzeug ist ja ein ziemlich komplexes System. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da manchmal ein Sensor ausfällt, der jetzt nicht entscheidend ist für die Sicherheit des Flugzeugs. Durchaus, ja. Wer bestimmt denn, was sicher fliegen bedeutet? Da gibt es ein Buch an Bord, das ist die MELD, Minimum Equipment List. Und das ist auch was, was vom Gesetzgeber abgesegnet ist und meistens von den Airlines noch getoppt wird. Also die sagen, wir gehen gar nicht so weit runter im Standard, wir wollen schon vorher eigentlich uns einschränken, damit wir da niemals irgendwie Gefahr laufen, dass irgendwas passieren könnte. Und in diesem Minimum Equipment List, da steht ganz explizit drin, was funktionieren muss und was kaputt sein darf. Da steht sogar drin, in welchem Zeitraum das kaputte Teil repariert werden oder ersetzt werden muss. Also darf ich damit 10 Tage fliegen oder muss ich das innerhalb von 3 Tagen machen oder reicht es, wenn ich das irgendwann mal die nächsten 100 Tage mache, also wenn das wirklich Kleinigkeit ist. Aus der Segelfliegerei kenne ich die LTAs, die sogenannten Lufttüchtigkeitsanweisungen bzw. die TMs, technische Mitteilungen. Bei denen ist es manchmal notwendig, dass man vor dem nächsten Start bestimmte Dinge repariert. Gibt es sowas in der großen Fliegerei auch? Ja, das gibt's auch. Da gibt's die AD-Notes, Lufttüchtigkeitsanweisungen. Unter Umständen muss man die vor dem nächsten Start machen, egal wo die Maschine steht jetzt gerade weltweit. Also wenn es was ganz Dramatisches wäre, kommt die Behörde eben an den Betreiber und sagt, du pass auf, vor dem nächsten Start hast du das in deiner Flotte zu prüfen. Sowas gibt's. Kommt vielleicht mal alle 10 Jahre mal vor, sowas Extremes, weil die Betreiber von den Flugzeugen sind verpflichtet, dem Hersteller Feedback zu geben. Bei mir läuft es in der Flotte mit dem und dem System immer, da habe ich immer das und das Problem. Wenn dann der Hersteller merkt, andere Betreiber melden mir das auch, dann machen die sich schon mal Gedanken mit ihren Ingenieuren, versuchen eine Lösung zu finden und geben dann so einen Tipp raus und sagen, ja, ihr könnt das und das machen, um das Problem in den Griff zu kriegen. Sowas speist man dann zum Beispiel in so einen A-Check mit ein. Wenn sie dann sowieso in der Halle steht, die Maschine, einen Tag, eine Nacht, dann kann man sowas zum Beispiel gleich mitmachen. Oder man sagt, das ist ein großer, großer Aufwand, den ihr da machen müsst, dann macht es beim nächsten C-Check mit. Aber wenn Gefahr im Verzug ist, vor dem nächsten Start, ganz klar. Ich würde gerne noch eine Frage zu den Berufsbildern stellen. Du bist ja jetzt Mechaniker. Was gibt es denn sonst noch so hier? Es gibt den Mechaniker, der auch die Triebwerke mitmacht. Und es gibt den Elektriker. Und der Elektriker, der tendiert jetzt in der Zwischenzeit zum Avioniker, nennt sich das dann. Also da geht es dann hauptsächlich um Instrumente, Navigation, Funk, alles, was mit Kommunikation zu tun hat und Autopilot. Weil die Systeme an sich schon so komplex sind, wie eigentlich der Rest vom ganzen anderen Flugzeug. Also die sind genauso beschäftigt wie jetzt ein Mechaniker. Triebwerksmechaniker gibt es dann in den Werkstätten. Oder gibt Kabinenmechaniker dann, ja, bei Passagierflugzeugen, die sich dann hauptsächlich um so Verkleidung, um Sitze und solche Sachen, Entertainment-Systeme und so sowas dann auch kümmern können. Das gibt es dann schon, aber so vom Berufsbild an sich gibt es nur den Avioniker und den Mechaniker. Du hattest vorhin erwähnt, dass du Freigabeberechtigter bist, B1. Kannst du ein bisschen erläutern, wie die, naja, Nicht-Freigabeberechtigten und die Freigabeberechtigten, wie die Koordination, wie die Aufgabenverteilung zwischen den beiden ist? Das wird unterschieden in freigabeberechtigtes Personal oder instandhaltungsberechtigtes Personal. Instandhalten, das ist relativ einfach. Jeder darf schrauben, der ist instandhaltungsberechtigt. Aber der darf noch lange nicht freigeben. Der darf das Rad wechseln. Gar kein Problem. Der schreibt das auch unterschreibt es mit seinem Namen und sagt, das habe ich gut und richtig gemacht. Ich als Freigabeberechtigter muss wissen, hat er das dürfen und hat das unterschrieben. Und dann kann ich sagen, okay, dann gebe ich die Maschine frei. Also ich muss nicht unbedingt jetzt bei dem Radwechsel dabei gewesen sein. Ja. Ich versuche es möglichst oft vor Ort zu sein, aber in sich stelle ich dann nur fest, dass er in der Lage war, dass er die richtige Lizenz gehabt hat und dass er die richtigen Unterlagen benutzt hat. Das muss ich sicherstellen. Die richtige Revision und so weiter. Und dann kann ich sagen, jetzt gebe ich die Maschine frei. Und dann darf sie fliegen. Ich fahre viel draußen rum und fahre von einer Maschine zur anderen und gucke, habt ihr das alles im Griff? Gibt es Probleme, wo ihr als Kategorie A nicht dran fassen dürft? Das wissen die. Da gibt es eine Liste. Alles, was da nicht draufsteht, dürfen sie nicht machen. Und dann holen die mich auch. Ja, da rufen die mich an und sagen, komm mal vorbei, guck mal. Oder ich habe es gemacht, aber ich darf es nicht freigeben. Und dann muss ich halt wissen, hat er das schon ein paar Mal gemacht? Ich lasse mir das dann zeigen, wie hat er das gemacht, mit welchem Werkzeug, mit welchen Papieren und dann kann ich es freigeben. Also ein Stück weit Vertrauen ist schon da, ja, auf jeden Fall. Aber er muss auch immer seine eigene Unterschrift auch hergeben. Und wenn ich ihn damit beauftrage, Dinge zu tun, für die er als Kategorie A-Mann eigentlich nicht mehr zugelassen ist, dann darf er das durchaus machen, setzt seine Unterschrift halt an einer anderen Stelle und sagt, ich habe es nur gemacht, ich habe es nur instand gehalten, aber ich darf es nicht freigeben. Da muss ich mir erst jetzt den Kollegen noch holen mit der B-Qualifikation. Das ist hier super gelöst, also das funktioniert hervorragend. Und dann gibt es on top noch eine dritte, die heißt C, was dann aber mehr damit zu tun hat, dass du wirklich den Überblick über so einen großen Check papiermäßig behältst. Alles, was sich unter 1000 Mannstunden aufhält vom Aufwand der Wartung, das unterschreibe ich noch. Und wenn es mal über die 1000 Mannstunden geht, dann brauche ich so einen C-Mann zum Beispiel. Ja, aber das ist gesagt, der reine Formsache dann noch. Wenn der C-Mann so einen ganz, ganz großen Check abschreibt, nennt man das unterschreibt, dann stellt er lediglich sicher, dass alle Papiere, die rausgesteuert wurden, was man zu machen hat an diesem Check, auch wirklich bearbeitet wurden. Das ist dann eine zusätzliche Sache. Wenn du 2 Jahre Kategorie B warst, kannst du das beantragen, dann kriegt man das in die Lizenz eintragen. Wir haben uns dann aufgemacht zu einem Rundgang in und um ein Flugzeug, das gerade zu einem kleinen A-Check da war. Und zwar war das ein Frachtflugzeug, eine MD-11. Das ist ein MD-11-Frachter, war jahrelang als Passagierflieger unterwegs und die letzten Maschinen sind aber dann nur noch als Frachtversion gebaut worden, weil erst da hat er praktisch gezeigt, was dieser Typ Flugzeug einfach kann, weil sie unheimlich stabil und robust gebaut ist. Ja. Als Passagierflieger hat er sich nie so richtig durchgesetzt, aber als Frachtflieger war es der absolute Bringer, einfach ein richtig klasse Flugzeug. Die MD-11 ist ein Dreistrahler, ein ganz charakteristisches Äußeres mit 2 Triebwerken unterm Flügel und einem Triebwerk in der Seitenflosse, hergestellt von McDonnell Douglas, inzwischen aufgekauft von Boeing. Die MD-11 an sich ist eine Weiterentwicklung der DC-10, die kennt der ein oder andere vielleicht, gibt es auch in der Militärversion die KC-10 Extender. Von der DC-10 zur MD-11 hat sich aber durchaus einiges geändert. Ganz klar eine Rumpflänge, Rumpfsegmente sind eingesetzt worden, der hat zum Beispiel Winglets, modernere Triebwerke und der krasseste Unterschied ist das Cockpit, weil da fehlt der Flugingenieur praktisch ein 2-Mann-Cockpit. Struktur und so weiter ist relativ viel übernommen worden von der DC-10, nur eben Elektronik hat Einzug gehalten und das in hohem Maß dann auf die alten DC-10-Systeme aufgesetzt. Das erste, was wir uns an der MD-11 angeschaut haben, war das Cockpit. So sieht das Cockpit aus, genauso groß, genauso aufgebaut wie DC-10, nur eben halt jetzt mit 6 Bildschirmen anstatt der vielen einzelnen Instrumente. Und die Bildschirme haben halt den riesen Vorteil, dass sie einfach mehrere Funktionen haben. Also du kannst hier zum Beispiel, haben wir jetzt die Kraftstoffseite angezeigt, da kann man eben auch dann die Elektrik zur Anzeige bringen. Wir haben 3 große Generatoren an jedem Triebwerk ein. Wir haben zusätzlich eine Batterie für den schlimmsten Fall, der es relativ viel vom Bordnetz noch versorgen kann. Wenn da mal alle 3 Triebwerke stehen würden oder alle 3 Generatoren ausfallen würden, dann kannst du dir selber vorstellen, wie unwahrscheinlich das eigentlich ist. Da werden dann eben dann nicht mehr die Kaffeemaschine versorgt, sondern dann eben hauptsächlich die Instrumente jetzt vor dem Kapitän zum Beispiel, die Regelung von den Triebwerken und solche Sachen werden da noch versorgt. Wirklich echt essentiell, ganz, ganz wichtige Sachen. Zusätzlich noch so ein Propeller, der könnte im Notfall rechts aus dem Rumpf rausgeklappt werden. Der kann auch nochmal Strom liefern oder Hydraulik dann über eine extra Hydraulikpumpe. Sieht richtig aus wie ein Propeller, hat so 30 cm ein Blatt und der wird dann sogar Drehzahl geregelt, je nachdem wie schnell das Flugzeug fliegt, wird er sich ja unterschiedlich schnell drehen. Und solange der draußen ist und sich dreht, brauchen wir noch nicht mal die Batterien. Das denkt sich auch nicht jeder Hersteller selber aus, sowas, sondern das sind Bauvorschriften, die gelten international, denn das muss so aufgebaut sein, das geht gar nicht anders. Kleinere Flugzeuge kann man bei einem Totalausfall der Instrumente auch nach Gefühl fliegen. Stellt sich die Frage, ob das bei so einem großen Flugzeug auch funktioniert. Du musst einfach wissen, in welcher Lage bin ich im Raum. Das kannst du in großen Höhen, kann man das nicht ohne weiteres erkennen. Oder nachts, oder wenn du durch Wolken fliegst oder was auch immer. Aber du brauchst diese Instrumente zum Fliegen. Ganz, ganz wichtig. Aber du musst sehen, wie schnell bin ich, auch super wichtig. Weil wenn zu langsam, wird es einfach gefährlich. Man fühlt es hier nicht mehr. Das Flugzeug wiegt beim maximalen Startgewicht von ungefähr 330, 350 Tonnen. Da spürst du nichts mehr. Da musst du dich wirklich auf Instrumente verlassen. Du orientierst dich nicht mehr nach draußen, nach der Erde praktisch, sondern du lässt dich dann führen über Funk, über Radarvektoren. Du kriegst dann praktisch deine Anweisungen vom Boden und das Funkgerät ist eins der Teile, das immer mit Strom noch mit versorgt werden wird. Und die würden dir dann sagen, pass auf, flieg in die und die Richtung oder mach jetzt dies oder mach jetzt das. Die führen dich dann dahin, wo du hin willst. Also, da macht man dann auch nicht mehr groß rum. Dann ist nächster Airport, der sowas ähnliches wie die lang genug Landebahn hat, runter, fertig. Ja. Das macht man auch schon viel, viel, viel früher, bevor es überhaupt so weit kommen würde. Ein Flugzeug wie die MD-11 ist natürlich ein sehr komplexes technisches System. das im Fluge auch beherrscht werden will. Dabei geht es eben nicht nur darum, per Seiten- und Querruder eine Kurve zu fliegen, sondern die Herausforderung besteht eigentlich darin, möglichst effizient und möglichst spritsparend, möglichst sparsam die Route vom Ausgangs- zum Zielflughafen zurückzulegen. Das heißt also Flugplanung, Routenplanung, Navigation, Triebwerksteuerung, Optimierung verschiedener Parameter ist ein wesentlicher Bestandteil des Fliegens eines Airliner-Piloten. Er macht es eben natürlich nicht alleine, sondern wird da von diversen elektronischen Systemen unterstützt. Und das Primäre dafür ist der Flight Management Computer. Der ist hauptsächlich für Navigation da. Da gibt man die Route ein, die man fliegen will. Und der hat, ja, wie soll man sagen, so eine Art Programm, dass er dann abspult, dass das Flugzeug möglichst kosteneffizient in der Luft hält. Der kümmert sich zum Beispiel dann auch um den Autopiloten. Ja? Der Autopilot kommuniziert dann mit diesem Flight Management Computer. Die fliegen das Flugzeug dann zusammen. Die sind einfach nur doppelt da. Also du könntest auch mit einem fliegen, du könntest auch mit gar keinem fliegen. Dann müsstest du eben dir die Mühe machen, in Tabellen reingehen und sagen, okay, ich bin jetzt so und so schnell, so und so hoch, welche Werte brauche ich hier auf meinen Triebwerken, um möglichst kosteneffizient zum Fliegen. Das würde dann auch alles aus Tabellen rausgehen. Das nimmt ja einem ab. Der Autopilot kommuniziert dann mit dem FMC, mit diesem Flight Management Computer. Der Flight Management Computer weiß schon, wo es hingeht und der Autopilot führt es dann einfach aus. Das sieht man dann auch hier auf dem Bildschirm ganz genau. Was kommt jetzt als nächstes? Kommt jetzt eine Kursänderung auf mich zu? Das sieht man dann direkt. Also siehst du, die ganze Route mit allen Abzweigungen kannst du dir darstellen lassen vom Navigationsbildschirm. Du kannst auch diese Route ändern manuell hier. Also es sind nicht nur fest vorgegebene Routen, sondern kann es sein, da ist jetzt ein Sperrgebiet oder da ist ein großes Gewitter, da will ich drum rum. Dann tippe ich ihm das hier ein und setze mir neue Wegpunkte und sage, ich will nicht so fliegen, ich will jetzt so fliegen. Zur Navigation an sich kommen drei verschiedene Technologien oder Systeme zum Einsatz. Primär wird das GPS verwendet, das Global Positioning System, also ein auf Differentialzeitmessung zwischen verschiedenen Satelliten basierendes System. Funktioniert weltweit, braucht keinerlei Bodeninfrastruktur. Zum Zweiten wird INS verwendet, also das Inertial-Navigationssystem. Das basiert auf dem Prinzip der Beschleunigungsmessung, sprich das System wird beim Start auf eine bestimmte Position kalibriert und misst dann die Beschleunigungen des Flugzeugs um alle Achsen mit und rechnet darauf basierend relativ dann die neuen Positionen aus. Das dritte zum Einsatz kommende Prinzip ist die Funknavigation. Das basiert darauf, dass am Boden verschiedene Funkfeuer, Funksignale ausgestrahlt werden, mithilfe derer das Flugzeug üblicherweise den Kurs auf das Funkfeuer hin bzw. den Abstand zu dem Funkfeuer bestimmen kann. Und durch die Verwendung verschiedener und mehrerer Funkfeuer kann das Flugzeug dann eben seine Position bestimmen. Funkfeuer sind da, werden aber, jetzt sage ich mal, in der normalen westlichen Welt eigentlich nicht mehr benutzt. Ja. Also in Russland, Sibirien, da sind Funkfeuer durchaus gängig. Die sind einfach da, aber man benutzt sie eigentlich nicht mehr. Man nimmt immer die bequemere, die stressfreiere Variante da dafür. Wir haben spezielle Fliegerkarten hier an Bord. Das ist eine Riesentasche normalerweise da hinten. Da sind Ordner drin mit allen Karten von der ganzen Welt, von wirklich jeder anfliegbare Flughafen oder jedes überfliegbare Land ist da mit abgedeckt. Wenn die lange Strecken fliegen, haben die diese Karte auf dem Schoß mit dem Textmarker, den Kurs da drin und dann wird das immer wieder überprüft. Ja. Haut das alles noch hin, was das Flugzeug macht? Stimmen die Daten, die er mir errechnet, über Kraftstoffverbrauch, komme ich noch so weit? Stimmt das überhaupt alles noch? Das wird permanent praktisch, ja, cross-gecheckt, nennt sich das dann eben auch während dem Flug. Die Cockpit-Organisation und die Symbolik auf den Anzeigebildschirmen ist auch daraufhin optimiert, dem Piloten möglichst viel Arbeit abzunehmen. Also grün ist immer okay, Fliegerei. Gelb, das nennt sich eigentlich Ember, das soll so Bernsteinfarben sein. Dieses Emberfarbene, das hat schon so einen Warn- und Hinweischarakter, sagt, hey, hallo. Ich weise dich darauf hin, dass da was nicht in Ordnung ist, aber es ist nicht dramatisch. Ja, ich sag's dir aber schon mal. Und rot ist natürlich dann das Drama. Und das absolute Drama ist dann rot mit Geräusch. Du musst dir keine Informationen suchen, du kriegst automatisch angezeigt, das, was für dich jetzt gerade interessant ist. Ja. Das war halt bei den alten Uhren, Cockpits von früher. Da hast du alle Informationen immer gehabt und das erschlägt einen dann doch. Auch bei Airbus, das nennt sich Dark Cockpit-Philosophie, alles okay, alles dunkel. Genauso wie das Rechnersystem den Piloten im Flug unterstützt, bekommt auch der Wartungstechniker Informationen über den Zustand des Flugzeugs. Es gibt so ein zentrales Fehlerentdeckungssystem und da kann ich jeden einzelnen Rechner, die unten in so einem Elektronikraum verbaut sind, über jedes einzelne System, also Hydraulik, Kraftstoff, Elektrik und so weiter, das kann ich von hier oben befragen. Ich kann fragen, ganz banal, wie geht's dir? Und er sagt, alles gut, ist das in Ordnung? Oder ich kann sagen, was war auf dem letzten Flug? Was war auf dem vorletzten, auf dem vorvorletzten Flug? Was hast du da für Fehler an dir selber festgestellt? Der macht so eine Art Report. Wir entscheiden dann, sagen, ah ja, alles klar, das resultiert aus dem und dem. Oder es ist ein wirklicher Fehler. Oder sagen, okay, es ist was, was man vernachlässigen kann. Und permanent werden diese Daten werden hier gesammelt und werden nach Frankfurt geschickt. Und die können praktisch dort, so eine Art Troubleshooting nennt sich das dann während dem Flug, die können da schon sehen, oha, die Druckluftanlage immer mit dem gleichen Sensor schmeißt er als Fehler. Das fällt mir auf. Wenn die Maschine dann nach einem Umlauf von 4, 5, 6 Tagen wieder hier in Frankfurt durchkommt, dann stehen wir als Mechaniker praktisch schon draußen mit dem Sensor in der Hand, mit dem Papier, wie man den wechselt, wie man den testet und können den dann wechseln, obwohl eigentlich das Flugzeug an sich, das war noch gar nicht betroffen jetzt von irgendeinem Fehlverhalten. Ja. Also das war nur einfach mal so, hier, da stimmt was nicht, das könnte ein Problem werden und dann steigen wir schon ein. Also so früh gehen wir schon ran. Nachdem ich die Gelegenheit hatte, im Sitz des Co-Piloten Platz zu nehmen, habe ich gefragt, ob ich auch einfach mal einen Knopf drücken kann, um einen Effekt auszulösen, den man im Cockpit merkt. Ja, das wäre jetzt hier. Kriegst hier nochmal schriftlich, kriegst hier nochmal, du kriegst hier, hier und hier. Das war ein Test von der Feuerwarnung für alle Triebwerke und auch für dieses Hilfstriebwerk, für diese Gasturbine hinten im Heck, die uns Strom und Luft macht, wenn wir am Boden stehen praktisch. Er erkennt, wenn es brennt, ja. Das sind Schleifen, die da verlegt sind, die zeige ich euch nachher am Triebwerk. Das sind Gasdruckschleifen, in diesen ganz dünne Drähte, da ist ein Gas drin. Und wenn sich dieses Gas ausdehnt durch zu große Hitze, ist am Ende der Schleife ein kleiner Schalter. Der wird betätigt, weil der Druck einfach zu groß ist und löst dann über einen Rechner gesteuert, löst er diese Warnung aus. Ja. Es müssen immer zwei Schleifen gleichzeitig an der gleichen Stelle unabhängig sagen, bei mir brennt es auch. Ansonsten könnte es nämlich schlichtweg ein Fehler in diesem Schalter sein. Ja. Das würde dann als ein Fehler hier vorne angezeigt werden. Ich sage, du hast in deinem Feuerwarnsystem an dem und dem Triebwerk in dieser Schleife vermutlich ein Problem. Dann müssten wir diese Schleife wechseln praktisch. Ja. Ich frage mich, was die Piloten machen, wenn es wirklich mal während eines Fluges brennt. Und da gibt es entsprechende Procedures für die Piloten, dann reagieren die und die stehen alle hier drin. Das Quick Reference Handbuch. Das haben die auch auswendig im Kopf. Ja. Da steht alles drin, was so passieren kann. Und da müssen die das aufschlagen und müssen das abarbeiten. Ja, APU Fire zum Beispiel. Ja. APU Fire Handle Pull, APU Fire Agent 3 Switch Push und so. Das sind für die dann Griffe, die haben die. Das haben die gelernt, das üben die im Simulator, das haben die drauf und meistens machen sie es direkt auch zack, zack, zack, zack und dann wird das über diese Checkliste nochmal bestätigt. Habe ich es richtig gemacht, habe ich nichts vergessen, dann holen die sich diese Checkliste dazu. Ja? Ganz, ganz moderne Flugzeuge verzichten auf dieses Quick-Referenz-Handbuch und schreiben dir das dahin. Dazu passend den Schalter, den du zu betätigen hast, hier oben, weil Dark Cockpit Philosophie, dann ist alles dunkel und dann leuchtet einer auf, dann drückst du auf den, der aufleuchtet. Und dann wird das quittiert praktisch und geht es weg. Nächster Step. Und auch alle Konsequenzen, die dieses Schalten jetzt für dich im Flug hat. Ja, unter Umständen niedriger fliegen, langsamer fliegen, sofort landen, was auch immer. Das steht dann hier auf dem Bildschirm. Ja. Das System enthält auch Konsistenzchecks, sodass Fehlbedienungen des Flugzeugs möglichst vermieden werden. Ein Beispiel dafür sind die Klappen, die Flaps, die zum Starten in einer bestimmten Position sein müssen, 15, 20 Grad ausgefahren, damit der Flügel bei entsprechender niedriger Startgeschwindigkeit schon genügend Auftrieb produziert, um tatsächlich abzuheben. Sind die nicht richtig gesetzt und er gibt Gas? Also es ist irgendwas hier, nicht so in der Konfiguration, wie du das brauchst für Start oder Landung. Also jetzt gerade speziell zum Start. Er rollt jetzt an die Bahn, das ist Leerlauf hier hinten und er gibt Gas. Das heißt Flap, wenn man es weiß. Und das heißt, die Landeklappen sind überhaupt gar nicht da, wo sie hingehören für den Start. Zur weiteren Vermeidung von Bedienfehlern sind Bedienelemente und deren Form und Farbe, Flugzeugtyp und flugzeugherstellerübergreifend standardisiert. Auch die Anordnung der wichtigsten Instrumente und der Bedienelemente ist vorgeschrieben. Es gibt eine Logik, es sind Bauvorschriften, in allen Flugzeugen ist es so, dass du immer gegenüber von deinen Gashebeln die Triebwerksüberwachungsinstrumente hast, das haben wir hier. Die sind immer da zugehörig. Du hast vor dir immer Flugüberwachungsinstrumente, also wo geht's hin, wie hoch, wie schnell bin ich, wie schnell steige oder sinke ich mit dem Flugzeug. Und über Kopf sind die technischen Systeme praktisch. Steht hier auch immer dran, hier ist die Hydraulik, Elektrik, Druckluft, Kraftstoff. Das ist in jedem Flugzeug so. Und damit will man vermeiden, dass wenn jemals ein Pilot umgeschult wird von der MD-11 auf den A340, dass der sich nicht komplett auf den Kopf stellen muss, ja? Dass das jetzt plötzlich unten wäre. Und zum Beispiel hier die Form von diesem Landeklappenhebel hier, selbst die ist vorgeschrieben. Der hat so auszusehen, nicht anders. Der soll ein Flügelprofil darstellen. Das kommt wirklich teilweise aus den 60ern, wo die Jetfliegerei angefangen hat, hat man sich das überlegt, dass es eine gute Idee wäre, dass man das so macht. Und das behält man bis heute bei. Fahrwerk, ganz Klassiker. Reifenform. Das ist nicht einfach. Man könnte hier auch einen Schalter hinmachen. Bei einem A340 zum Beispiel wird das elektrisch betätigt. Also das Signal wird elektrisch weitergegeben. Bei uns wird es mit Stahlseilen gemacht. Da könnte ich auch einen Schalter hinmachen, aber das geht nicht. Das geht nicht. Das ist auch ein kleines stilisiertes Rad, das da dran ist. Zu der ganzen Standardisierung im Flugzeug gehört auch, dass die Prozesse im Cockpit standardisiert sind, einfach aus Sicherheitsgründen. Das heißt, die Kommunikation und Koordination der Aufgaben der beiden Piloten ist genau festgelegt. Die wechseln sich ab während dem Flug und es gibt den Pilot Flying und den Pilot Not Flying. Und der Pilot Flying hat ganz bestimmte Aufgaben zu erledigen und der Pilot Not Flying auch ganz bestimmtes Aufgabengebiet. Wenn jetzt einer aufsteht und nach hinten geht und sich jetzt einen Kaffee holt oder mal aufs Klo muss und er ist der Pilot Flying, dann sagt er das vorher und übergibt das Fliegen an den anderen Kollegen. Und erst dann, wenn you have controls und er das dann bestätigt und das wirklich sagt, ja, I have controls, ich hab's bewusst übernommen, das Flugzeug, dann steht er auf und geht raus. Kommt wieder zurück nach 5 Minuten, setzt sich wieder hin. Und dann wird wieder eine Übergabe gemacht. Und dann sagt ihm auch derjenige, der alleine war, was in den 5 Minuten, wo er hier alleine saß, alles passiert ist. Ob er über Funk gerufen wurde, ob es eine Kursänderung gab und so weiter. Ob ihm irgendwas auffiel. Aber die stehen nie beide gleichzeitig auf und gehen nach hinten. Die Gespräche im Cockpit werden ja bekanntermaßen auf dem sogenannten Cockpit Voice Recorder aufgezeichnet. Ich habe mir die Frage gestellt, ob etwas von den Gesprächen auch irgendwie per Funk an den Boden übermittelt wird. Nein, das kommt nur auf dem Voice-Recorder dann an. Die letzte halbe Stunde wird festgehalten und dann praktisch überschrieben dann immer wieder. Also immer nur die letzte halbe Stunde, solange Strom am Flugzeug war, ist auf dem Band drauf. Damit sind wir am Ende dessen, was wir uns im Cockpit angeschaut haben. Nach Upside Down von Bob Gentry werden wir uns in den Keller bewegen. Das ist das Avionik-Compartment, wo die Blackboxen, die ganzen Rechner stehen, über die wir jetzt schon des Öfteren geredet haben. I've been talking in my sleep when I'm waking up, well my tongue is tied. I've been thinking I should leave. Instead of waiting for her when the time is right. I've packed the bags under my eyes. Well, I've seen enough to know what it's like. It's turning me upside down. Tell me what I've done wrong now. All I can do is try. When everything's breaking me down, looking at the inside out. Well, those rules got changed somehow. Maybe it's suicide to stay here and just stick around. I was able to hide every bruise on my body till now. Till now. Walking in my sleep, when I'm waking up, well my legs are tired. I've been thinking I should breathe, put the window up, and get some air tonight. I've been dreaming I could fly it. Well, I'm free enough, but I'm still way down. It's turning me upside down. Tell me what I've done wrong now. All I can do is try it. When everything's breaking me down, looking at the inside out. Well, those rules got changed somehow. Maybe it's suicide to stay here and just stick around. I was able to hide every bruise on my body till now. Till now. I've been afraid to just walk out. Stop me now. It's turning me upside down. Tell me what I've done wrong now. All I can do is try. When everything's breaking me down, looking at the inside out. Well, those rules got changed somehow. Maybe it's suicide to stay here and just stick around. I was able to hide every bruise on my body till now. Oh, till now. Upside down, tell me what I've done wrong now. Upside down, well, those rules got changed somehow. I was able to hide every bruise on my body till now. Oh, till now. Ja, die sind jetzt alle black, ja? Mit leicht rotem Streifen manchmal. Ja. Steht immer drunter, wozu die da sind. Die da oben, die sind für Steuerung zuständig, einmal links, einmal rechts. So ein Flight Management Computer, wo wir gesagt haben, da geben wir den Kurs und das ganze Flugzeug, den Kraftstoff und alles berechnet. Das ist dann sowas hier. Und wenn du da mit dem Problem hast, dann ziehst du ihn gerade raus, machst hier auf, zack, raus, neue rein, testen und gut, fertig. Die werden natürlich dann auch nicht wegschmissen, das ist klar, die gehen in die Werkstatt, auf die Testbank und dann kannst du 14 Tage später hast du ihn wieder in der Hand und baust ihn ein anderes Flugzeug dann halt ein, ja. Nach unserem kurzen Ausflug ins Avionik-Compartment gehen wir raus in die Halle und schauen uns mal ein Triebwerk genauer an. Das Funktionsprinzip eines Düsentriebwerks basiert auf dem des Rückstoßes. Das Triebwerk saugt vorne Luft an, beschleunigt diese und stößt die hinten aus. Durch diesen Rückstoß bewegt sich das Flugzeug, Aktio gleich Reaktio, vorwärts. Um die Luft durch das Triebwerk durchzuschaufeln, findet eine Verbrennung statt. Das bedeutet, dass in den Luftstrom, nachdem er über mehrere Stufen erheblich komprimiert wurde, Treibstoff eingespritzt wird. Dieser wird gezündet. Bei den entsprechenden Druckverhältnissen zündet der von selber, wie ein Dieselmotor. Und diese heiße, verbrennende Luft strömt aus dem Triebwerk nach hinten aus. Das Problem ist jetzt, dass die hinten ausströmende Luft unter anderem auch dafür verwendet werden muss, dass vorne Luft angesaugt wird. Und deshalb strömt die hinten ausströmende Luft über Schaufelräder, die über eine Welle die vorne zur Ansaugung dienenden Schaufelräder antreiben. Und damit, wenn das Triebwerk quasi mal gestartet ist, ist es selbst laufend. Natürlich muss zur Energieversorgung Treibstoff eingespritzt werden. Da tritt dann die heiße Luft praktisch hier aus und verlässt das Triebwerk und treibt uns an. Aber das ist nur 20% von dem eigentlichen Schub, die da entstehen. Die anderen 80, die entstehen hier. Das ist kalt, unverbrannt, einfach nur, weil diese Turbine hinten diesen großen Fan da vorne antreibt, der sich so schnell dreht und so viel Luft hier vorbeischaufeln kann, dass der den eigentlichen Hauptschub machen kann. Das ist das Tolle, sagen wir mal, an dieser Art Triebwerken. Das nennt sich ein High Bypass Fan Engine, also dieser hohe Bypass, das ist das hier. Das geht hier, kommt hier raus und geht dann, normalerweise ist das ja ist geschlossen, und fließt dann hier einfach kalt am Triebwerk vorbei, liefert dir den Hauptschub und macht nur was ganz Tolles. Das ummantelt praktisch diesen heißen Abgasstrahl da hinten mit kalter Luft und dadurch sind die extrem leise im Vergleich zu früher. Früher haben die immer so richtig donnert und knallt und das ist hier wirklich, wenn der an dir vorbeirollt, das ist ja echt klasse. Das ist die Brennkammer, ja. Und zwar sind hier, so im Kreisraum, das sind Einspritzdüsen. Die spritzen den Kraftstoff ein. Und dann wird das da drin verbrannt. Und die heiße Luft trifft dann da hinten wieder auf eine Turbine. Ich fließe da drüber über diese Turbine und donnert dann hinten raus. Und dadurch treibt die diese Turbine an. Dadurch, dass diese Turbine sich dreht, die ist mit einer Welle vorne mit dem Kompressor verbunden. Und dadurch dreht der sich dann wieder. Die vorderen Schaufeln, die fangen die Luft ein und die komprimieren die. Weil es sind ganz, ganz viele. Das sind nicht nur die Schaufeln, die du vorne siehst. Es sind mehrere Stufen und dann von einer Stufe zur anderen werden die Schaufeln immer kleiner und immer mehr. Und die Luft wird immer mehr zusammengedrückt und wird auch immer heißer da dabei. Das ist praktisch von diesem Viertaktmotor das Komprimieren. Zwei Zündkerzen hat das Triebwerk. Am Anfang gibt man da die Zündkerze dazu. Durch den Funken flammt es einmal an. Und wenn es einmal stabil läuft, dann nimmt man die Zündung auch wieder weg. Und dann läuft es. Wenn das Triebwerk einmal an ist, läuft es also von selber immer weiter. Um es dann wieder abzuschalten, muss man einfach die Spritzufuhr unterbrechen. Dann legst du diesen Hebel, den ich vorhin im Kopf gezeigt habe, einfach klack nach unten. Das gibt ein elektrisches Signal in die Einspritzpumpe. Da geht ein Ventil zu in der Einspritzpumpe. Keine Förderung mehr. Dann verbrennt er gerade noch das, was in den Leitungen drin ist. Und dann geht es aus. Und es dauert so eine halbe Sekunde. Und dann läuft er runter. Triebwerke sind relativ spezialisierte Gerätschaften und es gibt nicht so furchtbar viele Hersteller und auch nicht so furchtbar viele Muster. Einige Hersteller sind Rolls-Royce, Pratt & Whitney, General Electric. Bei dem Triebwerk dieser MD-11 handelt es sich um ein CF6. Das ist ein CF6, ein General Electric CF6-80. Also das Triebwerk hängt zum Beispiel auch an einem Jumbo oder an einem A300, A310. Vom Grundaufbau ist es ein Standard CF6. Und dann wird es dann eben passend ans Flugzeug angepasst, dann mit verschiedenen Leitungen dann halt aufgerüstet. Dann muss man in der Triebwerkswerkstatt, die müssen halt wissen, an welches Flugzeug wird es nachher gehängt. Und entsprechend wird es dann aufgebaut. Das ist jetzt einfach Stand der Zeit jetzt gerade. So Triebwerksgeneration, das sind immer Zeiten von 15 Jahren, 20 Jahre manchmal, wo man sagt, das ist ein aktuelles Triebwerk, ja. Also das sind sehr lange Zeiträume, wo die dann laufen auch. Ja. Jeder Hersteller, der jetzt ein neues Triebwerk konstruiert, wird natürlich den Bypass noch größer machen wollen. Ja, das ist so das Ziel eigentlich und die werden auch immer größer. Bei anderen Arten von Flugzeugen kommen natürlich auch andere Arten von Triebwerken zum Einsatz. Beispielsweise werden bei Militärflugzeugen üblicherweise Turbofan-Triebwerke eingesetzt, die überhaupt keinen Bypass haben. Die haben auch ganz anderes Philosophie. Was die haben wollen und was wir haben wollen. Wir wollen eine ganz bestimmte Abgastemperatur auf gar keinen Fall überschreiten. Auf gar keinen Fall. Weil das sonst einfach am Lebensalter von dem Triebwerk runtergeht. Beim Militär ist völlig uninteressant. Die verheizen ihre Triebwerke, also im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Abgastemperatur. Riesenleistung, aber halt nicht sehr langlebig. Und wir brauchen was Langlebiges, was Zuverlässiges einfach. Um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Triebwerks zu gewährleisten, werden möglichst viele Parameter kontinuierlich überwacht. Überwacht wird zum Beispiel Drehzahl, ganz wichtig, Abgastemperatur, ganz, ganz wichtig, weil das ein Parameter ist einfach, wie gut es dem Triebwerk geht. Es wird auch überwacht, der Spritfluss, wie viel Sprit geht da durch. Die Drehzahlen von den Wellen werden überwacht. Die Parameter für die Leistung des Triebwerks ist zum Beispiel die Drehzahl. An der wird festgemacht, wie viel Leistung brauche ich für dieses Gewicht heute von dem Flugzeug an diesem Tag bei der Temperatur und dem Luftdruck? Und dann setze ich eine ganz bestimmte Drehzahl. Das kann man sich ausrechnen und dann habe ich auch eine ganz bestimmte Leistung, da dazu passend. Und dabei achten muss man eben, dass alle anderen Parameter dann da irgendwie dazu passen, dann, ja? Gerade so Abgastemperaturen und so Sachen. Da gibt es so ein Trendmonitoring, nennt sich das. Das wird praktisch permanent überwacht, das Triebwerk über seine komplette Lebenszeit am Flugzeug dran. Und es wird dann kontinuierlich schlechter, klar, weil sich es abnutzt, wie jeder Motor auch. Und irgendwann mal an einem bestimmten Punkt wird gesagt, so, jetzt planen wir den Wechsel ein. Weil ein geplanter Wechsel in Frankfurt ist immer was ganz anderes wie ein ungeplanter in Kalkutta. Da zieht man die Maschine regulär aus dem Dienst, da fällt dann nichts aus, da bleibt keine Fracht stehen und so weiter. Ein ganz geplantes Ereignis. Und ungeplante Triebwerkswechsel sind extrem selten, ja. Wenn man von vorne in das Triebwerk hineinschaut, fällt einem in der Mitte auf dem sogenannten Spinner eine schwarz-weiß eingezeichnete Spirale auf. Früher haben Airlines sich den einfach draufgemalt, was lustig aussieht. Und dass man sieht, dass sich das Ding dreht. Und dann hat man festgestellt, ganz banal über Statistik, dass diese Airlines, die diesen Kringel da drauf gehabt haben, weniger Vogelschläge gehabt haben, als Airlines, die das nicht drauf gehabt haben. Weil Vögel wohl durchaus in der Lage sind, das schneller oder besser zu erkennen als auch einen Vogel und dann ausweichen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen alles so einen Kringel drauf. Man riecht so einen Vogelschlag, nennt man das dann, man riecht es zuerst, als dass man es sieht eigentlich. Also, wenn man da dran vorbeiläuft und man macht es 20 Jahre den Job, dann sagst du einen Vogelschlag. Und dann muss man suchen gehen dann halt. Also es darf ruhig auch ein größerer Vogel sein oder ein Greifvogel oder so oder zwei, drei, das geht, das ist überhaupt kein Problem. Selten, dass durch einen Vogelschlag Triebwerk wirklich schwer beschädigt wird. Wenn, dann sind das Vogelschwärme. Also wenn da wirklich mal geschwind 50, 60 Vögel dann aufsaugst, dann ja. Ein wichtiger Teil des Flugzeugs ist das Fahrwerk. Das muss ja das ganze Gewicht aufnehmen, wenn das Flugzeug am Boden ist. Wir schauen uns das Fahrwerk an sich an, aber auch den Fahrwerksschacht, wo sich viele wichtige Steuerungselemente befinden. Die Tür geht auf, dann wird hier diese Strebe entriegelt über diesen Mechanismus und dann knickt die ein und dann fährt über diesen Hydraulikzylinder praktisch das ganze Fahrwerk, schwenkt dann da rein und wenn es drin ist, fährt die Tür automatisch wieder zu und fertig. Das war's. Braucht man Licht drin? Das ist nicht für uns das Licht eigentlich, sondern eigentlich für einen Notfall. Weil man könnte vom Frachtraum aus oder vom Passagierraum aus, gibt es eine Luke im Boden, ein Glas dazwischen, könnte man hier rausgucken und dann hier drauf gucken, ob das ausgefahren und verriegelt ist, das Fahrwerk. Ja. Gibt es auch nochmal als Möglichkeit zum Gucken, ist das wirklich draußen. Und deswegen, wenn es nachts ist, kann da von oben aus, ist so ein Schalter im Fußboden drin, dann drückt er den Schalter, geht das Licht an. Wir schauen in den Fahrwerksschacht hinein und uns fallen unmittelbar sehr viele Rohre, Seile und Hebel auf. Das ist hauptsächlich jetzt hier für die Steuerung des Fahrwerks und für Steuerung überhaupt vom Flugzeug. Das sind Steuerseile, das sind so Feedbackseile jetzt hier, weil sie so dünn sind. Die geben praktisch ein Rückmeldesignal von dem Ruder, das du ausgeschlagen hast. Und hier habt ihr die Hydraulik einfach verbaut. Die ganzen Leitungen, das sind Hydraulikleitungen und die führen überall hin. Also nicht nur zum Fahrwerk. Das ist ein Hydrauliktank mit drei Triebwerke. Wir haben drei Hydrauliksysteme, das ist auch immer so. Ein Jumbo hat vier Triebwerke, vier Hydrauliksysteme, weil die Triebwerkshydraulikpumpen, die versorgen hauptsächlich das Flugzeug mit Hydraulikdruck. Und das baut man eigentlich immer ganz gerne im Fahrwerksschacht ein, weil da hat es Platz, kommst gut hin. Und hier sieht man halt auch, das ist ja konventionell, ja, mit Gestänge, mit Seilen, da kommen die aus dem Rumpf raus. Wenn du vorne irgendwas bewegst, wenn du den Fahrwerkshebel zum Beispiel anfasst und legst den nach oben, dann kommt das, wird es über ein Seil hier runter übertragen. Ja? Und das kommt dann in so ein Hydraulikventil dran und betätigt in diesem Hydraulikventil dann ein Bauteil. Und das wiederum lässt dann Druck fließen, das dann zum Beispiel so ein Fahrwerk einfahren lässt oder ausfahren lässt. Wobei die Anmerkung gestattet sei, dass der Begriff Fly-by-Wire, den man aus Airbus-Flugzeugen kennt, sich nicht auf das Drahtseil, Englisch Wire, bezieht, das hier verwendet wird, sondern den Fall beschreibt, wo eben gerade keine mechanische Verbindung vom Steuerorgan im Cockpit zum Ruder vorhanden ist, sondern eben ein elektrisches Signal über ein Kabel, Englisch auch Wire, übertragen wird. Das hat die MD-11 aber eben noch nicht. Das wurde erst mit der darauf nachfolgenden Generation eingeführt, insbesondere im A320. Zurück zum Fahrwerk und den Reifen. Es gibt Goodyear, Bridgestone und die werden dann runderneuert auch alle. Bis zu, ich glaube, 10 Mal kann man die runderneuern. Das ist fast neu hier. Das ist so gut wie fertig. Das muss man bald wechseln hier. Das ist ganz unterschiedlich. Da drin ist dann so ein Sensor, da wenn sich das Rad dreht, dreht sich der Sensor mit und gibt dann ein Signal ans ABS praktisch weiter und sagt, ich blockiere oder ich blockiere nicht. Ja. Da ist keine Luft drin, aber da ist Stickstoff drin. Ein Stickstoff aus dem Grund, weil wir keinen Sauerstoff da drin haben wollen. Falls es da drin mal zu einem Brand kommt, weil jetzt eine Bremse überhitzt oder sonst irgendwas, da sind so Schmelzsicherungen drin, dann bläst es kontrolliert ab, damit es nicht platzt. Und wenn du dann noch Luft drin hättest, wäre das blöd fürs Feuer einfach. Ja. Außerdem ist in Luftfeuchtigkeit drin, das würde einfrieren, wäre auch blöd. Wir müssen Stickstoff da rein tun. Ja. Zum Abschluss unseres Rundgangs um den MD-11-Frachter steigen wir dann noch am Heck zum dritten Triebwerk rauf. Zur Erinnerung, die MD-11 ist ein Dreistrahler und das dritte Triebwerk ist in relativ großer Höhe in der Seitenflosse angebracht. Also eine Besonderheit jetzt zum Dreistrahler, dass du jetzt an das mittlere Triebwerk drankommst, gibt es da hinten die Möglichkeit, dass du von unten reingehst. Da unten ist so eine Klappe, kommt die Leiter raus und dann kannst du oben so eine Arbeitsplattform auspacken praktisch. Da stehst du dann drauf und kannst das Triebwerk öffnen, schließen und kannst an die wichtigsten Bauteile kommst du von da aus dran. Jetzt ist das Blöde aber, wenn du das Triebwerk jetzt wechseln willst, musst du es dann nach unten weglassen. Dann kannst du den ganzen hinteren Rumpf kannst du nach unten wegklappen. Klappst das Ding da hinten zur Seite und dann da unten, da wo es... Da ist die Trennkante praktisch hier. Das klappt komplett nach unten weg. Und dann kannst du das Triebwerk ganz gerade einfach ablassen und in so einen Stand reinstellen, wo wir vorhin gesehen haben. Also das hat auch jedes Flugzeug, ja, APU nennt sich das abkürzt, Auxiliary Power Unit, die macht eigentlich, wenn wir am Boden stehen, Strom und Luft. Luft für die Klimaanlage, Strom für die Bordelektrik einfach, damit du jetzt nicht immer auf Bodengeräte von dem jeweiligen Flughafen angewiesen bist. In der Luft ist das auch, du kannst ja auch in der Luft betreiben. Also wenn jetzt einmal ein Generator kaputt gehen würde, mache ich das Ding mit an, dann habe ich wieder, drei Generatoren. Das kann man machen. Also die ist in der Luft bis volle Reisehöhe, kann man die benutzen. Macht man aber eigentlich nicht. Der Blick von der Arbeitsbühne am Hecktriebwerk führt uns die Größe des Flugzeugs noch einmal beeindruckend vor Augen. Und man kann auf der Fläche entlang laufen, das ist überhaupt kein Problem. Also die hält während dem Flug deutlich mehr aus, als wenn da 10 Mechaniker draufstehen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist so baut, du spürst jeden Schritt, überträgt sich übers ganze Flugzeug. Also du spürst im Cockpit vorne, wenn da hinten einer auf die Fläche geht. Auch wenn er nur ganz normal läuft und nicht wippt. In Tanks in den Flügeln befindet sich ein großer Teil des Treibstoffs dieses Langstreckenfliegers. Diese Tanks müssen natürlich wie alles andere am Flugzeug auch regelmäßig inspiziert und gewartet werden. Siehst du diese ovalen Dinger da? Da kann man rein. Der Aufwand, bevor man überhaupt da rein kann, ist gigantisch groß. Du musst absperren, du musst belüften, du musst leer machen erstmal, ganz leer. Dann mit Sauger, mit so Luftsauger, die restlichen Pfützen rausholen. Dann musst du ein Entlüftungsgerät angeschlossen werden, dann kommt ein Gasmessgerät da rein, damit einfach dann wirklich du sicher bist da drin. Und dann stinkt das infernalisch da drin, das Sprit, das ist echt der Hammer. Aber wir kriegen hier wirklich eine Werkzeugausgabe von der Unterhose bis zu den Socken, bis zu den Schuhen, kriegen wir extra Klamotten, wenn wir da rein müssen. Das wird hinterher auch gerade weggeschmissen sein. Und jetzt sind spezielle Kombis, die sich nicht aufladen, aber dass es keinen Funken gibt und so Sachen. Und ich mache es ganz gern, also ich finde es ganz witzig da drin. Also hier bis zu der Ebene, da kann ich, wenn ich drin stehe, habe ich genau die Kante hier an der, ja, da stehe ich drin aufrecht, dann habe ich so an der Stirn habe ich die Oberkante von der Fläche. Ja. Also ich musste ganz leicht den Kopf einziehen, dann geht das ganz gut. Dann haben im Rumpfmittelstück haben wir noch Tanks, da kannst du also wirklich drin stehen und die Hand ausstrecken auch. Also es geht. Und nach außen werden die natürlich immer, so wie der Flügel halt ist, der wird nach außen auch immer dünner. Da müssen wir dann die jüngeren, schlanken Kollegen dann, die müssen dann da herhalten. Damit beenden wir unseren Rundgang um die MD-11 und beenden unseren Besuch bei der Condor Cargo Technik. Aufgefallen ist uns unter anderem, dass die doch gute Unfallstatistik in der Fliegerei nicht nur von der Konstruktion der Flugzeuge kommt, sondern insbesondere auch davon, wie sie gewartet und betrieben werden. Die Disziplin, die der Gesetzgeber vorschreibt, die Qualifikation des Personals, die Vorschriften im Umgang mit dem Fluggerät auch für die Piloten und die ergonomische Gestaltung des Gesamtsystems, sodass es überhaupt wart- und betreibbar ist, spielt eine zentrale Rolle. Wir denken, da kann man sicher einiges auch für andere Gebiete davon lernen und sich da quasi was abgucken, wie es in der Fliegerei gemacht wird, weil da eben Risiken bestehen und die hat man eben wirklich sehr, sehr gut im Griff. Wir werden uns dem Thema Fliegerei in einer der nächsten Episoden auch nochmal aus der Perspektive des Piloten widmen. Wir verabschieden uns aus dieser Episode mit Musik von Bob Gentry vom PodSafe Music Network. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Back when I was 21, I had a pocket full of rubbers and a pack of bubble gum. I could spit in 7 colors, hit the ceiling with each one. I thought I'd be a millionaire by the age of 25. Then it came and went so fast before I even blinked an eye. Thought I'd marry me a model and I'd live a happy life. Gone, years have come and gone. I'm still holding on. I wanna always look as young, just like Goldie Hawn. So now I'm fighting with the mirror and I'm losing every match. I was sucker punched the second that I tried to turn my back. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert als Creative Commons mit der Creative Commons Non-Derivative License Version 3.0. Bedeutet, ihr dürft den Content weiterverwenden, aber nur für nicht kommerzielle Unternehmungen. Ihr dürft ihn nicht verändern, ihr müsst angeben, wo ihr es her habt, also omegataupodcast.net, und ihr dürft kein Geld damit verdienen. Genaueres gibt es unter creativecommons.org. Musik ist aus dem PodSafe Music Network unter music.podshow.com, und weitere Informationen zum Podcast gibt es unter www.omegataupodcast.net. Wir freuen uns außerdem über jede Art von Feedback, positiv oder negativ, schriftlich oder als selbst aufgenommenes MP3 an feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Zuhören. Gone, years have come and gone, well I'm still holding on, I wanna always look as young, just like Goldie Hawn. No need to figure out, she's just about as pretty as they come. Just like Goldie Hawn. She's young enough to be my girl and old enough to be my mom. Just like Goldie Hawn. Years have come and gone, but I'm still holding on, I wanna always look as young. Just like Goldie Hawn. Years have come and gone, but I'm still holding on, I wanna always look as young. Just like Goldie. Oh.